Die Progressiven haben eine schwache Ekelneigung, weniger Angst und sind neophil. Sie fühlen sich in einer weltweit vernetzten Welt wohl, schauen englischsprachige Serien, empfinden internationale Freundschaften als Bereicherung, wollen neue Speisen probieren und fremde Länder erkunden. Diese urbane Elite kann durchaus einkommensschwach sein. Sie sieht aber einen Wert in der Vielfalt und kann mit Unübersichtlichkeit leben. Konservativismus hingegen basiert auf Angst und Ekel. Traditionalisten sind neophob und halten die Welt eher für bedrohlich. Fasst man Konservativismus als Strategie auf, sich in der Welt zurechtzufinden, so lautet sein Leitprinzip Schutz vor Gefahr. Als Extremform kann er in Rechtsradikalismus umschlagen. Dieser beruht vor allem auf Ekel und Zorn. Sein Leitprinzip lautet daher Kampf gegen Eindringlinge. Kurz gefasst, unser Ekelgefühl bewertet Handlungen als infektiös, besonders wenn sie gegen die konservativen Prinzipien Reinheit und Loyalität verstoßen. In Regionen mit hoher Ansteckungsgefahr durch Parasiten sind Menschen konservativer, kollektivistischer und religiöser. Die Ekelneigung entspringt dem Dilemma der Allesfresser. Unsere Vorfahren hatten verschiedene Strategien. Konservative waren neophob, sie blieben beim Alten. Progressive waren neophil, sie probierten Neues aus. Bis heute lebt das in uns fort. Politischer Konservativismus beruht auf Angst und Ekel und folgt dem Leitprinzip Schutz vor Gefahr. Konservative wollen die Außengrenzen ihrer Körper, Traditionen und Staaten schützen. Die Extremform davon ist Rechtsradikalismus mit dem Leitprinzip Kampf gegen Eindringlinge.